Michael schleppte sich übermüdet und zitternd vor Kälte durch den dunklen Gang. Es war doch schon recht kalt in diesem Jahr für eine Septembernacht und er hoffte, sich morgen noch daran zu erinnern, die Heizung im Keller doch früher als geplant anzuschalten. Nur noch wenige Meter, dann würde er Licht machen können, weit genug von seiner Frau entfernt, sodass sie nicht geweckt wird. Seine Hand fuhr an der kalten, frisch verputzten Wand entlang und suchte den Lichtschalter. Vor wenigen Wochen erst waren sie in das neue Haus am Rande von Bielefeld gezogen. Die Abgeschiedenheit war beiden wichtig geworden. Und so war der Entschluss schnell gefasst, aus der alten, überteuerten Dreizimmerwohnung im Münchner Stadtzentrum nach Bielefeld zu ziehen. Der Stadt, in dem ihre Großeltern aufgewachsen waren und in der sich Hase und Igel gute Nacht sagen. Bielefeld, Bielefeld, für kein Geld der Welt gehe ich nach Bielefeld. Michael murmelte den alten Kinderreim vor sich hin, fand den Lichtschalter und drückte ihn. Es flackerte kurz und nach wenigen Sekunden stand Michael im gleißenden Licht der Neonbeleuchtung.